Später trug es sich zu, dass, da Davids Sohn Absalom eine schöne Schwester, namens Tamar, besaß, Davids Sohn Amnon diese lieb gewann. Und zwar quälte sich Amnon ganz krank um seiner Schwester Tamar willen, sie war nämlich Jungfrau, und Amnon hielt es für unmöglich, ihr etwas anzutun. Nun hatte Amnon einen Freund, namens Jonadab, einen Sohn von Davids Bruder Simea. Dieser Jonadab war ein überaus kluger Mann. Der fragte ihn, warum bist du so abgezehrt, Königssohn, morgen für morgen? Willst du es mir nicht anvertrauen? Amnon erwiderte ihm, ich liebe Tamar, die Schwester meines Bruders Absalom. Da riet ihm Jonadab, lege dich zu Bette und stelle dich krank, und wenn dann dein Vater kommt, um nach dir zu sehen, so sage zu ihm, wenn nur meine Schwester Tamar herkäme, um mir etwas zu essen zu geben. Wenn sie vor meinen Augen das Essen bereitete, dass ich es sehen könnte, dann wollte ich aus ihrer Hand essen. Amnon legte sich und stellte sich krank. Als nun der König kam, um nach ihm zu sehen, sprach Amnon zum Könige, wenn nur meine Schwester Tamar herkäme und vor meinen Augen zwei Kuchen bereitete, dass ich sie aus ihrer Hand essen könnte. Da schickte David nach Hause zu Tamar und ließ ihr sagen, gehe doch hin nach dem Hause deines Bruders Amnon und bereite ihm das Essen. Da ging Tamar hin nach dem Hause ihres Bruders Amnon, während er zu Bette lag. Sie nahm Teig, knetete ihn und bereitete vor seinen Augen Kuchen und buk die Kuchen. Dann rief sie dem Diener und schüttete sie vor ihm hin. Er weigerte sich jedoch zu essen. Vielmehr rief Amnon, jedermann soll hinausgehen. Da ging jedermann hinaus. Hierauf sagte Amnon zu Tamar, bringe das Essen ins innere Gemach, dann will ich aus deiner Hand essen. Tamar nahm die Kuchen, die sie bereitet hatte, und brachte sie ihrem Bruder Amnon ins innere Gemach. Als sie ihm aber zu essen bot, fasste er sie und sagte zu ihr, komm, lege dich zu mir, meine Schwester. Sie erwiderte ihm, nicht doch, mein Bruder. Entehre mich nicht, denn so handelt man nicht in Israel, begehe nicht eine solche Freveltat. Wo sollte ich meine Schande hintragen? Du aber würdest in Israel als einer der schlimmsten Frevler gelten, rede doch lieber mit dem König, er wird mich dir gewiss nicht versagen. Er wollte ihr jedoch kein Gehör schenken, sondern überwältigte und entehrte sie und wohnte ihr bei. Dann aber erfasste Amnon eine überaus tiefe Abneigung gegen sie, und zwar war die Abneigung, die er gegen sie fasste, noch größer als die Liebe, die er zu ihr gehegt hatte. So gebot ihr Amnon, auf. Gehe fort. Sie erwiderte ihm, nicht doch, mein Bruder, denn dieses Unrecht wäre noch größer, als das andere, das du mir angetan hast, wenn du mich jetzt fortschicktest. Aber er wollte nicht auf sie hören, sondern rief seinem Knaben, seinem Diener, und gebot, schafft mir die da fort hinaus auf die Straße und verriegle hinter ihr die Tür. Sie trug ein Ärmelkleid, so nämlich kleideten sich von alters her die königlichen Prinzessinnen, solange sie Jungfrauen waren. Als sie nun seinen Diener hinaus auf die Straße geführt und die Tür hinter ihr verriegelt hatte, streute Tamar Asche auf ihr Haupt und zerriss das Ärmelkleid, das sie anhatte, sodann legte sie die Hand aufs Haupt und ging unter beständigem Wehgeschrei davon. Ihr Bruder Absalom redete sie an, ist dein Bruder Amnon bei dir gewesen? Nun, meine Schwester, schweig still, es ist dein Bruder. Nimm dir diese Sache nicht zu Herzen. So blieb denn Tamar, und zwar einsam, im Hause ihres Bruders Absalom. Als der König David den ganzen Vorgang erfuhr, geriet er in heftigen Zorn, aber er wollte seinem Sohn Amnon nicht wehtun, denn er liebte ihn, weil er sein Erstgeborener war. Absalom aber redete kein Wort mit Amnon, weder im Bösen noch im Guten, denn Absalom hatte einen Groll gegen Amnon gefasst, weil er seine Schwester Tamar entehrt hatte. Nach Verlauf von 2 Jahren aber trug es sich zu, dass Absalom in Baal-Hazor, das bei Ephraim liegt, Schafschur hielt, dazu lud Absalom alle königlichen Prinzen. Auch ging Absalom zum König und sprach, du weißt, dein Sklave hält heute Schafschur, wenn doch der König und sein Hof deinen Sklaven begleiten wollten. Der König erwiderte Absalom, nicht doch, mein Sohn. Wir wollen doch nicht alle hingehen, dass wir dir nicht beschwerlich fallen. Er drang in ihn, aber er wollte nicht gehen und verabschiedete ihn. Da sprach Absalom, wenn also nicht, so soll doch mein Bruder Amnon mit uns gehen. Der König erwiderte ihm, wozu soll er mit dir gehen? Als aber Absalom in ihn drang, hieß er Amnon und alle königlichen Prinzen mit ihm gehen, und Absalom veranstaltete ein Gelage gleich einem Königsgelage. Dabei aber gab Absalom seiner Dienerschaft den Befehl, seht zu, wenn Amnon vom Weine guter Dinge geworden ist, und ich euch zurufe, haut Amnon nieder. So bringt ihn um. Seid unbesorgt, ich habe euch ja den Befehl gegeben, seid mutig und zeigt euch als wackere Männer. So verfuhr denn Absaloms Dienerschaft mit Amnon nach Absaloms Befehl. Da standen alle königlichen Prinzen auf, bestiegen ein jeder sein Maultier und flohen. Während sie aber noch unterwegs waren, war schon das Gerücht zu David gedrungen, Absalom hat alle königlichen Prinzen ermordet, so dass kein einziger von ihnen übrig geblieben ist. Da stand der König auf, zerriss seine Kleider und legte sich auf den Erdboden, und seine Hofbeamten alle, die ihn umstanden, zerrissen ihre Kleider. Da ergriff Jonadab, der Sohn von Davids Bruder Simea, das Wort und sprach, mein Herr, denke nicht, man habe die jungen Leute, die königlichen Prinzen, alle ums Leben gebracht, vielmehr ist Amnon alleine tot, denn über Absaloms Gesicht lag ein unheilverkündender Zug seit dem Tage, da jener seine Schwester Tamar entehrt hatte. So setze sich mein königlicher Herr nicht den Gedanken in den Sinn, alle königlichen Prinzen seien tot, vielmehr ist Amnon allein tot. Absalom aber entfloh. Als aber der Diener, der Wächter ausschaute, gewahrte er, dass eine Menge Leute auf der Straße nach Horonaim den Berg herabkamen. Der Wächter kam und meldete dem König, ich habe Männer von der Straße nach Horonaim von der Seite des Berges herkommend gesehen. Da sprach Jonadab zum Könige, siehst du? Die Prinzen kommen, wie dein Sklave gesagt hat, so ist es geschehen. Als er eben ausgeredet hatte, da kamen denn die Prinzen und weinten laut auf, auch der König und sein ganzer Hof brachen in überlautes Weinen aus, 37b, und der König trauerte um seinen Sohn die ganze Zeit über. Absalom aber war geflohen und ging zu Talmai, dem Sohne Ammihuds, dem Könige von Gesur, dort war er 3 Jahre aber des Königs Gemüt sehnte sich danach, Absalom zu vergeben. Denn er hatte sich darüber getröstet, dass Amnon tot war.